Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We will continue with verse 12 in chapter 4. Wir machen weiter mit Vers 12, Kapitel 4. Of the first letter of Peter. Im ersten Petrusbrief. He says, beloved friends, if life gets extremely difficult with many tests. Geliebte Freunde, wenn das Leben äußerst schwierig wird mit vielen Prüfungen. Don't be bewildered as though something strange were overwhelming you. Dann lasst euch nicht beirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches überwältigen würde. Very interesting. Sehr interessant. The Apostle Peter is basically telling people, when you go through hell and earth, hey, don't be upset. Der Apostel Petrus sagt den Menschen im Grunde, wenn ihr durch die Hölle auf Erden geht, hey, lasst euch nicht aus der Fassung bringen. Remember. Erinnere dich. We already said, it was the same guy who was so scared that he denied Jesus. Wir haben es schon mal erwähnt. Es war derselbe Mann, der so viel Angst hatte, dass er Jesus verleugnete. And now he's saying that the difficult times, the tests, don't be bewildered, it's part of life. Und jetzt sagt er, die schwierigen Zeiten, die Prüfungen sollen dich nicht überwältigen. Sie sind Teil des Lebens. If you look actually at this in the original Greek, it's a very, very strong word. Schaut man sich das im griechischen Original an, ist das ein sehr, sehr starkes Wort. It doesn't just mean some strong test. It means like a fiery trial. Es bedeutet nicht nur eine harte Prüfung, sondern eine Feuerprobe. Today, Daniel and me were talking. Daniel und ich haben heute darüber gesprochen. And we said that some people go through very, very difficult things and they are wonderful. Dass einige Leute sehr, sehr schwierige Dinge durchmachen. Und dass es ihnen wunderbar geht. And others go through small things and they're very bitter. Andere gehen durch kleine Dinge und sind sehr verbittert. Peter wants to remind us, Petrus will uns daran erinnern, that it's not a strange thing for Christians to suffer. Dass es für Christen nichts Ungewöhnliches ist, zu leiden. And I find it fascinating that Peter is the one that brings across that teaching of suffering so strongly. Ich finde es faszinierend, dass Petrus derjenige ist, der diese Lehre des Leidens so stark betont. I can honestly tell you, ich kann dir ehrlich sagen, looking back at my walk with Jesus, nothing has formed me more than my suffering. Wenn ich mir meinen Weg mit Jesus anschaue, dann hat mich nichts mehr geformt als mein Leiden. But nothing had the greater potential to destroy me than my suffering. Gleichzeitig hatte nichts ein größeres Potenzial, mich zu zerstören, als mein Leiden. Do you know why? Weißt du warum? Because pain happens to all of us. Weil wir alle Schmerzen erfahren. But if it is continual suffering, depends on our choice. Aber es hängt von unserer Entscheidung ab, ob daraus ein ständiges Leiden wird. So as we pass through fiery trials, through difficult tests, wenn wir also durch feurige Prüfungen, durch schwierige Tests gehen, we have to remind ourselves, it's not a strange thing for Christians. It should be part of life. Müssen wir uns daran erinnern, dass es für Christen nichts Ungewöhnliches ist, sondern zum Leben dazugehört. And interesting, Peter calls it tests. Und es ist interessant, dass Petrus sie Prüfungen nennt. Peter is the one who is actually teaching us the importance of the faith that is tested. Petrus ist derjenige, der uns lehrt, wie wichtig es ist, dass der Glaube auf die Probe gestellt wird. And so many Christians, they are not willing to walk through the testing of faith. So viele Christen sind nicht bereit, durch die Prüfungen des Glaubens zu gehen. They run away from every time there is a trial. Sie rennen jedes Mal weg, wenn es eine Prüfung gibt. And then what happens? Und was passiert dann? When some important thing happens in their life that they could easily overcome. Wenn etwas Wichtiges in ihrem Leben passiert, das sie leicht überwinden könnten. They don't have the strength because they've ran from every single test. Haben sie keine Kraft dazu, weil sie vor jeder einzelnen Prüfung weggelaufen sind. Once you change your attitude towards difficulties, tests and hardship. Wenn du deine Einstellung bezüglich Schwierigkeiten, Prüfungen und Nöten änderst. You will find out it's not even so complicated. Findest du heraus, dass es gar nicht so kompliziert ist? It is something that you can use always for the betterment of the kingdom of God. Es ist etwas, das du immer zum Wohle des Reiches Gottes einsetzen kannst. This is something I always loved at our school of the prophetic and supernatural. Das ist etwas, was ich an unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen immer liebe. To hear story after story after story of students who've used their suffering, their pain and their trials. eine Geschichte nach der anderen von Schülern zu hören, die ihr Leid, ihren Schmerz und ihre Prüfungen genutzt haben. So look, Peter says, first of all, don't be bewildered, like don't think it's something strange. Schau, Petrus sagt zuerst, lass dich nicht verwirren, denk nicht, dass es etwas Ungewöhnliches ist. But then look what he says afterwards. Doch schau, was er danach sagt. He says instead. Er sagt, stattdessen. So instead of grumbling and complaining that something strange is happening to you, anstatt zu murren und zu klagen, dass dir etwas Seltsames widerfährt, you should do something else. Solltest du etwas anderes tun. You should continue to rejoice. Du solltest dich weiterhin freuen. This is a lesson that has become so precious to Debbie and me. Das ist eine Lektion, die für Debbie und mich so wertvoll geworden ist. To learn to say thank you, Jesus, in the most complicated moments. Zu lernen, in den schwierigsten Situationen Danke, Jesus, zu sagen. I found that if you choose to rejoice in trials, about 90% of the pain is already gone just by rejoicing. Ich habe herausgefunden, dass, wenn du dich entscheidest, dich in Prüfungen zu freuen, 90% des Schmerzes schon dadurch verschwinden, weil du dich freust. But by complaining, you actually probably triple or quadruple the pain. Wenn du dich aber beklagst, verstärkst du den Schmerz wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache. So why would somebody, I almost said so stupid, and choose complaining when rejoicing is going to be good for you? Warum sollte also jemand, ich hätte fast gesagt, so dumm sein, sich für das Klagen entscheiden, wenn es gut ist, sich zu freuen? So look. Schau. When you go through testing and through trials, you're going through it anyhow. Wenn du durch Prüfungen und Herausforderungen gehst, musst du sowieso hindurch. They are part of life. Sie sind Teil des Lebens. So what Peter's trying to tell you, the right attitude is going to make a huge difference. Was Petrus dir also sagen will, ist, dass die richtige Einstellung einen großen Unterschied macht. So, every time you feel like complaining because you're passing through a test, remember this verse. Jedes Mal, wenn du dich beschweren willst, weil du durch eine Prüfung gehst, erinnere dich an diesen Vers. Don't think it's something strange. Denke nicht, dass es etwas Ungewöhnliches ist. But instead you choose to rejoice. Sondern entscheide dich, stattdessen dich zu freuen. I like how the Passion says, continue to rejoice. Mir gefällt, dass es in der Passion heißt, freut euch weiterhin. Because some people have learned to say thank you Jesus the first 30 seconds and then they change to complaining. Denn einige Leute haben gelernt, in den ersten 30 Sekunden Danke Jesus zu sagen. Danach gehen sie zum Jammern über. But Peter says continue to rejoice. Aber Petrus sagt, freut euch weiterhin. And then tomorrow I'll show you how important that is. Morgen zeige ich dir dann, wie wichtig das ist. See you tomorrow. Bis morgen.